Weh dem, der lügt. Zweiter Aufzug. Innerer Hof in Katwalds Hause, die rechte Seite schließt eine Lehmwand mit einem großen Tore, links im Mittelgrunde eine Art Laube von Brettern als Vorküche, deren Fortsetzung durch die Kulisse verdeckt ist, im Hintergrunde bis in die Mitte der Bühne hineinreichend, von einem Graben umgeben die große Halle des Hauses, deren Fenster nach vorn gehen. Die Verbindung wird durch eine hölzerne Brücke hergestellt, die von der seitwärts angebrachten Tür der Halle an parallel mit der Bühne laufend durch eine Seitenabdachung sich nach vorn wendet. Der Pilger und Leon kommen. Pilger. Nun seht denn, mein Versprechen ist erfüllt. Wir sind im Hause Katwalds, Graf im Rheingau. Die Wand hier schließt sein inneres Gehöft und jene Halle herbergt seine Gäste. Geladne Gäste nämlich, denn, mein Freund, mit Ungeladnen fährt er nicht gar sanft. Ich sag euch das voraus, dass ihr euch vorseht. Leon, ich werde wohl, habt Dank. So hieß es, Katwald, der Graf im Rheingau, da liegt er gefangen. Pilger. Ihr wart so munter auf der ganzen Reise, nun seid ihr ernst. Leon, man wird's wohl ab und zu, doch mahnt ihr recht, nur froher Mut vollbringt. Leon, sei erst Leon und eins bedenke, weh dem, der lügt. So mindestens will's der Herr, man wird ja sehen. Nun, Freund, zwei Worte noch. Pilger. Ein Wort auch noch zu euch, so schwer mir's fällt, ich hab euch her in dieses Haus geleitet, wich drum von meiner Straße weithin ab und muß zurück nun manche lange Meile. Die Reisezehrung ist zu Ende. Leon, recht, gerade davon wollt ich sprechen. Pilger. Auch habt ihr wohl selbst, da wir die Fahrt begonnen, mir zugesichert. Leon, reichliche Belohnung. Pilger, und nun? Leon, seh ich dir nachgerad nicht aus, als ob von Lohn gar viel zu holen wäre. Pilger, in Wahrheit fürcht ich. Leon, fürchte nicht Geld oder Geldes wert, das gilt dir gleich. Pilger, jawohl. Leon, nun Geld hab ich auch wirklich nicht, doch Ware, Ware, Freund. Pilger, ei, etwa leichte? Leon, nicht leichter als ein Mensch von unserm Schlag, kurz einen Sklavenfreund. Pilger, wo wär denn der? Leon, ei hier. Pilger, sich rings umsehend. Wo denn? Wir sind ja ganz allein. Leon, das macht der Sklav, ist eben unter uns. Pilger, zurückweichend. Ich bin ein freier Mann. Leon, nun also denn, wir sind zu zwei, ist einer nun ein Sklave, und du bist's nicht, so kann nur ich es sein. Pilger, ei, plumper Scherz. Leon, der Scherz, so plump er ist, ist fein genug für etwas plumpe Leute. Kurz, Freund, ich schenke mich als Sklaven dir auf die Bedingung, dass du mich verkaufst, und zwar im Hause hier. Der Preis ist dein und ist der Lohn, den damals ich versprochen. Er geht gegen das Haus zu. He da, vom Haus, herbei! Pilger, so hört doch nur! Leon, niemand daheim? Katwald, im Innern des Hauses. Katwald, hurra, pack an, hallo! Leon, die Antwort ist uns etwas unverständlich, kommt erst und seht. Katwald, auf der Brücke erscheinend. Was also soll es? Pilger. Er ist toll. Kattwald herabkommend. Und wer hat euch erlaubt? Leon. Ei, was erlaubt, so was erlaubt sich selbst. Wen's schmerzt, der schreit. Wer seid ihr denn? Kattwald. Potz Blitz, und wer bist du? Leon. Und wer seid ihr? Kattwald. Man wird dir Beine machen, ich bin Graf Kattwald. Leon. Kattwald? Eben recht, seht nur, an euch will mich mein Herr verkaufen. Kattwald. An mich? Leon. Im Grund ist's lächerlich, jawohl, ein schmucker Bursch aus fränkischem Geblüt, am Hof erzogen, von den feinsten Sitten, und den in ein Barbarennest verkauft, halb Stall, halb gottesfreier Himmel, pah, doch ist's einmal beschlossen, und so bleibt's. Kattwald. Was hält mich ab, die Knechte rauszurufen und dich samt deinem Herrn mit Hieb und Stoß? Leon. Seht ihr, nun bricht er los. Es geht nicht, fürcht ich, verkauft mich unter Menschen, doch nicht hier. Kattwald. Wer ist der tolle Bursch? Pilger. Ja, Herr. Leon. Mit Gunst, ich bin sein Sklav. Man hat mich ihm geschenkt, er will mich euch verkaufen, das ist alles. Kattwald. Dich kaufen? Ei, du stählest wohl dein Brot. Leon. Wie ihr's versteht, ich schaffe selbst mein Brot und schaff's für andere auch. Zum Pilger. Erklärt ihm das und wer ich bin und meine Qualitäten. Pilger. Er ist ein Koch, berühmt in seinem Fach. Kattwald. So kannst du also kochen? Leon. Zum Pilger. Hör dir wohl? Zu Kattwald. Ja, kochen, Herr, doch nur für fränkische Gaumen, die einer Brühe Reiz zu schmecken wissen, die Zutat merken und die feine Würze. Die, seht ihr, so das Haupt zurückgebogen, das Aug gen Himmel, halb den Mund geschlossen, die Luft gezogen, schlürfend durch die Zähne, euch fort und fort den Nachgeschmack genießen, entzückt, verklärt. Kattwald. Ei ja, das kann ich auch. Leon. Die rot euch werden, wenn der Braten braun und blass, wenn er es nicht. Kattwald. Braun, braun, viel lieber braun. Leon. Doch Herr, zu braun. Kattwald. So recht die Mitte. Leon. Die euch vom Hirsch den schlanken Rücken wählen, das andere vor die Hunde. Kattwald. Ah, die Schenkel. Leon. Ich sag euch vor die Hunde, doch was red ich, hier nährt man sich, der Franke nur kann essen. Kattwald. Ei, essen mag ich auch und gern was Gutes, wie teuer haltet ihr den Burschen da? Leon. Am Ende pass ich wirklich nicht für euch. Kattwald. Du sollst gehalten sein nach Wunsch und Willen. Leon. Ein Künstler lebt und webt in seiner Kunst. Kattwald. Ei, Künstler zu, je mehr, um desto lieber. Längst hätt ich mir gewünscht, nen fränkischen Koch. Man sagt ja Wunder, was sie tun und wirken. Wie teuer ist der Mann? Und gerade jetzt an meiner Tochter Hochzeittag, da zeige, was du vermagst. An Leuten soll's nicht fehlen, die vollauf würdigen, was du bereitet. Wie teuer ist der Mann? Leon. Wenn ihr versprecht, zu halten mich nicht wie die andern Diener, als Hausgenoss, als Künstler. Kattwald. Je, ja doch. Leon. euch zu enthalten alles rohen Wesens in Worten, Werken. Katwald: Bin ich denn ein Bär? Wie teuer ist der Mann? Leon: Wenn ihr... Katwald: Zu tausend Donner, wie teuer ist der Mann, frag ich noch einmal, könnt ihr nicht reden oder wollt ihr nicht? Pilger: Ja, Herr. Katwald: Nun, Herr? Pilger: Es ist... Katwald: Nun was? Pilger: Ich dächte... Katwald: Wenn ihr den Preis nicht auf der Stelle nennt, so hetz ich euch mit Hunden vom Gehöft. Bin ich euer Narr? Pilger gegen Leon: Wenn ich denn reden soll? Leon: Ei, redet nur. Pilger: So mein ich 20 Pfund. Katwald: Etrita, 20 Pfund aus meiner Truhe. Leon: Was fällt euch ein? Um 20 Pfund? Ei, schämt euch, ein Künstler, so wie ich. Katwald: Was geht das dich an? Leon: Ich tu's wahrhaftig nicht, ich geh mit euch. Katwald: Du bleibst. Leon: Nein, nicht um 20 Pfund, macht 30. Katwald: Ein Sklav, der sich selbst verkaufen will. Leon: Nicht unter 30. Katwald zum Pilger: Wir sind Handel eins. Leon: Ich aber will nicht. Katwald: Ei, man wird dich zwingen. Leon: Mich zwingen? Ihr? Wenn ihr nicht 30 zahlt, lauf ich beim ersten Anlass euch davon. Katwald: Versuch es. Leon: Stürze mich vom höchsten Giebel. Katwald: Man bindet dich. Leon: Versalz euch alle Brühen. Katwald: Halt ein, verwegner Bursch. Nu, 25, mit 25 Pfund. Leon: Herr, 30, 30, es geht um meine Ehre. Katwald: Sollt sie haben. Geht in mein Haus, lasst euch das Geld bezahlen. Ich kann nicht mehr, der Ärger bringt mich um. Pilger: So soll ich denn? Leon: Geht hin, holt euren Lohn. Pilger: Ihr aber bleibt? Leon: Ich bleibe hier mit Gott. Pilger: Nun, er behüt euch, wie er euch versteht. Pilger geht ab. Katwald, der sich gesetzt hat: Nun bist du mein, nun könnt ich dir vergelten, was du gefrevelt erst mit keckem Wort. Leon: Wenn ihr schon wollt, tut's bald, denn, wie gesagt, ich lauf davon. Katwald aufspringend: Das dich, und doch, es ist töricht. Schau, hier entkommst du nicht, ich lache drob. Weißt du, wie's einem Burschen jüngst erging, der uns entspringen wollte, einem von den Geiseln jenseits des Rheins? Leon: Ach, Herr. Katwald: Man fing ihn wieder, und? Leon: Und? Katwald: An einen Baumstamm festgebunden, ward seine Brust ein Ziel für unsere Pfeile. Leon: Ein Franke, Herr? Ein fränkischer Geisel? Katwald: Wohl, der Neffe. Leon: Neffe? Katwald: Von des Königs Kämmerer, Clothar. Leon aufatmend: Verzeih mir meine Sünde, ich kann nur sagen, Gott sei Dank. Katwald: Doch bist du klug, du wirst es nicht versuchen, sieh nur, das weiß ich, sprich auch, was du willst, am Ende wirst du finden, daß dir's wohl geht, und lust'ge Leute kennen ihren Vorteil, nur Grämlichen wird's ewig nirgends wohl, auch mag ich dir den kecken Ton erlauben, wenn wir allein sind, doch vor Leuten, Bursche. Leon, husch, husch! Katwald, zusammenfahrend, was ist? Leon, dort lief ein Marder gerad ins Hühnerhaus. Katwald, daß dich die Pest, nun hab ich's satt, die Peitsche soll dich lehren. Leon singt, trifft die Peitsche den Koch, so rächt er sich doch, mag die Peitsche auch kochen, solang er im Loch. Katwald, sing nicht. Leon, pfeift die vorige Melodie. Katwald, und pfeif auch nicht. Leon, was sonst denn? Katwald, reden. Leon, nun also, euer Drohen acht ich nicht, ihr könnt mich plagen, ei, ich plag euch wieder, ihr lasst mich hungern, ich lass euch desgleichen, denn euer Magen ist mein Untertan, mein untergebner Knecht von heute an, wir stehn als Gleiche gleich uns gegenüber, drum lasst uns Friede machen, wenn ihr wollt, ich bleib bei euch, solang es mir gefällt, bin euer Koch, solang ich mag und will, mag ich nicht mehr, gefällt's mir, förder nicht, so geh ich fort, und all euer Drohn und Toben soll mich nicht halten, bringt mich nicht zurück, ist's euch so recht, so gebt mir eure Hand. Katwald, die Hand? Was glaubst du denn? Leon, ihr fallt schon wieder in euren alten Ton. He, Knechte, ho, kommt her und bindet mich, bringt Stricke, Flöcke, sonst geh ich fort, fast eh ich da gewesen. He, holla, ho. Katwald, so schweig nur, toller Bursch, hier hast du meine Hand, auf daß du bleibst. Leon, und fort geh, wenn? Katwald, du kannst, und wenn du willst, setz ich hinzu, und weiß wohl, was ich sage, besorgst du mir den Tisch, wie ich es mag, so soll dir Katwalds Haus wohl noch gefallen, und nun geh an dein Amt und zeig mir Proben von dem, was du vermagst. Leon, wo ist die Küche? Katwald, nun dort. Leon, das Hundeställchen, ei, Gott walz, das hat nicht Raum, nicht Fug, nicht Schick. Katwald, nun, nun, vergnüg dich nur für jetzt, man wird ja sehen. Was gibst du heute mittags? Leon, heute mittags? Ihn verächtlich messend. Rehbraten etwa. Katwald, gut. Leon, gedämpftes. Aber nein. Katwald, eifrig. Warum nicht? Leon, ihr müsst erst essen lernen, erst nach und nach den Gaum, die Zunge bilden, bis ihr des Bessern wert seid meiner Kunst. Für heute bleibt's beim Braten und aufs Höchste, wir wollen sehen. Katwald, nun, sieh nur, sieh. Leon, rufend, nun Holz und Fett und Mehl und Würze, tragt zusammen, was Hof und Haus vermag, he, Knechte, Mägde, Diener sind gekommen, du feg den Estrich, du bring Holz herbei, ist das Gerät, habt ihr nicht scharfe Messer, das Fleisch mag angehen, pfui, was trockne Rüben, er wirft sie weg, der Pfeffer stumpf, er schüttet ihn auf den Boden, was knaupelst du darum, du Tölpel, willst du gehen? Er jagt ihn mit einem Fußtritt aus der Küche. Verfluchtes Volk, Er nimmt einem die Schürze und bindet sie um. Hat man nicht seine Not mit all den Tieren? Etrita kommt. Etrita. Was ist denn hier für Lärm? Kathwald. Psst, psst, der neue Koch. Etrita. Für den ihr so viel Geld? Kathwald. Jawohl, sei still. Er weist uns sonst noch beide vor die Tür. Etrita. Doch wer erlaubt ihm so zu lärmen? Kathwald. Je, ein Künstlerkind, ein großer Mann, dem's rappelt. Man muß das Volk wohl dulden, will man's brauchen. Ich schleiche fort. Bleib du mal da und schau, ob du was absehen kannst, doch stör ihn nicht. Hörst du? Nur still und mittags in der Halle. Er geht ab. Leon beschäftigt sich in der Küche, Etrita steht entfernt und sieht ihm zu. Leon singt. Den Wein, den mag ich hab, der Tüchtige sei derb. Sprechend. Pfui, Süßes, hol der Teufel das Süße. Etrita, ein schmucker Bursch, doch vorlaut, wie es scheint, ich will mir ihn ein wenig nur betrachten. Leon singt. Der Reiter reitet, ho, ho, da ruft sie vom Fenster, he, he, er aber lächelt, ha, ha, bist du da? Sprechend. Nun freilich da, wo sollt ich auch sonst sein? Etrita. Bemerkt er mich in Wahrheit nicht, wie, oder stellt er sich an, ich will nur zu ihm sprechen. He, guter Freund. Leon, ohne aufzusehen. He, gute Freundin, ei, ich mag die guten Freundinnen wohl leiden. Etrita. Was macht ihr da? Leon, der Fleisch zurecht macht, ohne aufzusehen. Ihr seht, ich spalte Holz. Etrita, sich zurückziehend. Nun, das war grob. Leon singt. Wer Augen hat, ohne zu sehen, wer Ohren hat und nicht hört, ist Ohren beim Teufel und Augen nicht wert. Etrita, ich sah wohl, was ihr tut, doch sah ich auch, dass ihr das Gut verderbt, das ihr bereitet, und darum fragt ich euch, seht einmal selbst, ihr schneidet ab die besten Stücke, hier. Sie hat hinweisend den Finger dem Hackbrette genähert. Leon schlägt mit dem Messer stärker auf, sie zieht, schreiend, den Finger zurück. Etrita. Ei Gott, das ist ein grober Bursch. Bewahr, nun sprech ich nicht mehr, gelt es noch so viel. Leon. Es geht nicht, nur daheim ist Arbeit lust, hier wird sie frone, da lieg du und du. Er legt Messer und Schürze weg. Sie mögen zusehen, wie sie heut sich nähren. Ich will mal eins spazieren gehen. Ja, dort, dort geht der Weg ins Freie. Lasst doch sehen. Etrita, das wird dir schlimm bekommen, grober Mensch, denn kaum im Freien packen dich die Knechte und führen dich mit manchem Schlag zurück. Leon. Ja so, ihr fürchtet, dass man sich verkühle, die freie Luft ist ungesund, recht gut, so lass denn du uns miteinander plaudern. Ein feines Mädchen, je, mein gutes Kind, kann man dir nahen, ohne viel zu wagen? Etrita, wie meinst du das? Leon, je, trifft man ein Geschöpf von einer neuen, nie gesehenen Gattung, so forscht man wohl, ob es nicht kneipt, nicht sticht, nicht kratzt, nicht beißt, zum Mindesten willst die Klugheit. Etrita, so hältst du uns für Tiere? Leon, Ei bewahre, ihr seid ein wackres Völkchen, doch verzeih, vom Tier zum Menschen sind der Stufen viele. Etrita, armseliger. Leon, sieh, Mädchen, du gefällst mir, das lässt sich bilden, ich verzweifle nicht. Etrita, weißt du auch, wer ich bin? Leon, ja, doch, ein Mädchen. Etrita, und deines Herrn des Grafen Cadwald Tochter. Leon, ei, liebes Kind, da bist du nicht gar viel, ein fränkischer Bauer tauschte wahrlich nicht mit eures Herren Herrn, denn unter uns ein Mensch ist um so mehr, je mehr er Mensch. Mit einem Blick auf die Umgebung, und hier herum mahnt's ziemlich an die Krippe, doch bist du hübsch und Schönheit war und ist, so Adelsbrief und Doktorhut den Weibern. Drum lass uns Freunde sein. Er will sie umfassen. Etrita, Verwegener, man rühmt die feinen Sitten deines Volks, du aber bist entartet und gemein. Was sahst du wohl an mir, was sprach, was tat ich, das dich zu solcher Dreistigkeit berechtigt? Und wenn denn auch, Leon, mein Kind, wohl gar ein Tränchen, hörst du, das Köpfchen hübsch zu mir gewandt? Ich bitte dich, verzeih, bist nun zufrieden? Etrita, wohlan, ich bin's, ich mag nicht gerne grollen, auch nahm ich es wohl minder schmerzlich auf, ja, wies den Kühnen früher schon zurück, wenn du mir nicht gefielst, fürwahr gleich anfangs, sie sprechen viel von euren fränkischen Leuten, von ihren Sitten, Künsten, und der erste nun, auf den ich stieß, so ungeschlacht und roh. Leon, verzeih, noch einmal, und ich tu's nicht wieder, wir haben unsere Weise nun erkannt, in Zukunft soll kein Zank uns mehr betrüben. Etrita, in Zukunft? Ja, was nennst du Zukunft denn? Mein Bräutigam ist hier, und morgen schon gibt man ihm meine Hand drin in der Halle, dann noch 2 Tage höchstens oder 3, und wir ziehen fort auf seine ferne Hube. Leon, so bist du Braut, je sieh, das tut mir leid, wer ist dein Bräutigam, wie heißt, was treibt er? Etrita, ich nenn ihn nur den dummen Galomir. Leon, den dummen Galomir, o weh! Etrita, jawohl, doch ist er unser nächster Stammverwandter, und so gebührt ihm meine Hand. Leon, ja, freilich, und was die Klugheit, die ihm fehlt, betrifft, mein Kind, die dummen Männer sind die Besten. Etrita, so dacht ich auch. Leon, sie lassen sich was bieten. Etrita, und fordern alles nicht nach ihrem Kopf, doch siehst du manchmal, wenn auch nicht so oft, spricht man doch gern einmal ein kluges Wort. Leon, kommt dir die Lust, ein kluges Wort zu sprechen, so geh in Wald hinaus und sag's den Bäumen, dann kehr erleichtert in dein Haus zurück, denn was dir selber nützt, taugt nicht für viele, was vielen frommt, das wächst mit Gras und Kraut. Etrita, ganz fass ich's nicht, doch will ich's also halten, nur freilich wünscht man Antwort, wenn man spricht. Leon, das findet sich, eh man's gedacht. Doch nun lass uns den Tag benützen, der uns bleibt. Führ mich ins Feld hinaus, zeig mir die Gegend, auch möcht ich, wie's erfordert, mein Geschäft nach Wurzeln etwa suchen, Würze, Kräutern. O Attalus! Etrita. Wie sagst du? Leon. Attalus. Etrita. Ist das ein Kräutlein auch? Leon. Wie du's nun nimmst. Etrita. Ein nährendes? Leon. Mir nährt es Herz und Sinn, doch will ich dich nicht eben nur betrügen. Der Name eines Freunds ist's, den ich suche. Du lachst? Etrita. Ei, eines Attalus gedenk ich, der hier bei uns. Leon. Ein Franke? Etrita. Ja, vom Rhein. Leon. Der Neffe? Etrita. Sieh, ich weiß nicht, was er ist, doch liegt er hier als Geisel unserer Herrn. Das ist ein trockner Bursch und gut zu necken. Wenn du versprichst, recht fromm zu sein und artig und etwa zu entfliehen nicht versuchst. Leon, sorgst du um mich? Etrita, denk nur, das viele Geld, das kurz nur erst für dich der Vater gab. Leon, ei, geizig, wie die Weiber alle sind. Etrita, doch weißt du ja, unmöglich ist die Flucht. Ich nehme denn das Körbchen und du folg. Leon, doch naht dort jemand. Etrita, ei, wer immer. Galumir, der auf der Brücke erscheint. Eh, Etrita, was kümmerst du mich, dummer Galumir? Galumir, poltert die Brücke hinan, ins Haus zurück. Etrita, ei, sag's dem Vater nur, mich stört das wenig. Nun komm, eh man uns hindert, folg mir rasch, ich zeige dir den Garten und die Gegend, dann unsern Attalus, der auch, wer weiß, der deine wohl, zum Mindesten ist's ein Landsmann, des Anblick dich entschädigt für den unsern. Verstell dich nicht, so ist's. Willst du, so komm. Sie geht gegen das Tor zu. Leon, das geht ja rascher, als ich dacht und hoffte. Der Himmel scheint's, kürzt ab mir mein Geschäft. Ich nehm es dankbar an. Sieh nur, hier bin ich. Er folgt ihr, beide gehen ab. Kurze Gegend mit Bäumen besetzt. Der Schaffer kommt, vor ihm her Attalus. Schaffer, bist du schon wieder müßig, wie du pflegst? Dort gehen die Pferde weiden, hier dein Platz. Und wenn sich eins verliert, so wär dir besser, du hättst dich selbst verloren als das Tier. Attalus setzt sich im Vordergrunde rechts auf die Erde. Der Schaffer geht, nachdem dieser fort ist. Geh nur, du grober Bauer, geh, ich wollt, vergiften könnt ich sie mit einem Blick. Er schnitzt an einem Stocke. Hab ich den derben Stock erst zugeschnitzt, dann nahm mir einer nur, verwünschtes Volk, und auch das grobe Hemd kratzt mir die Haut, und nichts als Brot und grüne Kost zur Nahrung. Wär ich erst wieder heim bei meinem Ohm, der denkt nicht mein und lässt sich's wohl ergehen, indes ich hier bei diesen Heiden schmachte. Etrita und Leon kommen. Etrita, Kräuter pflückend. Sieh, hier ist Salbei, blaues Kerbelkraut, und dort dein Landsmann, schau nur, Attalus, der brummt in seinen Bart und schwingt den Stock, damit vermeint er, all uns zu erschlagen. Ei, Gott zum Gruß, mein hochgestrenger Herr, das ärgert ihn. Verweile hier ein wenig, ich will zum Garten noch des Schaffers gehn, dort wächst am Zaune schöner Majoran, davon stipitz ich etwa dir ein Händchen. Sie setzt das Körbchen nieder. Bleib nur indes. Leon: Jawohl. Etrita: Bald komm ich wieder. Sie geht. Leon setzt sich links im Vordergrunde auf den Boden nieder und legt den Inhalt des Körbchens aus. Das hier ist Kraut und das gesprengter Kohl. He, Attalus! Attalus, gerade über sich blickend. Ruft's da? Leon: Hier gelbe Möhren. Euer Oheim sendet mich. Attalus: Wie nur, mein Ohm? Leon: Bleibt dort und schweigt, man darf uns nicht gewahren. Attalus, aufstehend: Du sprachst von meinem Ohm. Leon: Dort euer Platz. Attalus: Er selbst? Leon: Wenn ihr nicht bleibt, so geh denn ich. Er steht auf und entfernt sich nach dem Hintergrunde. Attalus, der sich wieder gesetzt hat: Das ist denn auch so einer wie die andern, sie necken mich und haben ihre Lust, dem Mädchen, nun, dem steht's noch artig an, doch diese groben Bursche, Gottes Wort, mit dem Stocke auf den Boden schlagend, ich wollt, ein Streich genügte für sie alle. Leon, wieder nach vorn kommend und sich setzend: Noch einmal, Attalus, bleibt still und hört, euer Oheim sendet mich, euch zu erretten. Attalus: Wie fingst du das nur an? Leon: Mit Gott gelingt's, schon fand den Eingang ich in dies Gehöft, ich bin hier Koch. Attalus: Da bist du schon was rechts. Leon: Ist alles gut doch, was zum Ziele führt, der Herr des Hauses ist mir hold gesinnt, ich will erbitten, euch mir zum Gehilfen. Attalus: Mich zum Gehilfen in der Küche? Leon: Wohl. Attalus: Da such du einen andern nur als mich. Leon: Und wenn ihr sonst gefangen bleibt, wie dann? Attalus: Weit lieber hier gefangen oder sonst, als also schänden meines Hauses Namen. Der Schaffer geht im Hintergrunde beobachtend vorüber. Leon, im Korbe kramend, hier Sellerie, und das hier Pastinak, die Zwiebel beißt, zu wenig von der Kresse. Der Schaffer geht ab. Leon: Gelt es nur euch, so wär ich nun am Ende, doch euer Oheim will's, und, junger Herr, da werdet ihr wohl müssen. Attalus: Müssen? Ich? Leon: Ja, Herr, und Huckpack trag ich euch hinüber, wenn ihr euch sträubt. Attalus: Ei, wag's nur, grober Bauer. Etrita kommt. Etrita: Hier hast du noch, nun ist's wohl denn genug? Sie schüttet aus ihrer Schürze Kräuter in den Korb. Und sprachst du auch zu deinem Landsmann dort, das ist ein wunderlicher Bursch, nicht wahr? Attalus, aufstehend: Sprecht ihr mit mir, euch stünd ich etwa Rede, doch jener dort ist albern und gemein. Etrita: Ei, klüger wohl als du. Attalus: Ja, überhaupt tut ihr nicht gut, mich also zu verschmähn. Kehr ich einst heim, wer weiß, ich wär euch nütz. Etrita: Du reichtest wohl die Hand mir gar? Attalus: Das nicht. Etrita: Ei, sieh. Attalus: Es wäre denn der König, unser Herr, erkennt euer Haus zu fränkschem Helm und Schild. Etrita. Dann aber meinst du? Attalus. Dann, o ja. Etrita. O nein, der hier gefällt mir, weil er leicht und froh, du aber bist beschwerlich und zur Last. Leon. Er soll in meine Küche. Attalus. So wiederholst du's? Leon. Mir als Gehilf. Etrita. Er ist wohl ungeschickt. Leon. Wenn auch, er ist ein Frank und lässt sich bilden. Attalus. Ich aber will nicht, sag ich noch einmal. Die Pferde hüt ich endlich, weil ich muß und weil's ein edles, ritterliches Tier. Doch in der Küche, eher hier am Platz, lass ich mein Leben gliederweis zerstückt. Er hat den Stock ergriffen. Katwald und Galumir kommen. Katwald. Die streiten, ho! Da Galumir mit einer heftigen Bewegung nach der Gruppe hinweist. Nun ja, ich sehe schon. Was treibt ihr hier? Etrita. Wir suchten Küchenkräuter, hier dieser kennt sie, und ich pflückte sie. Leon. Auch dacht ich, nen Gehilfen mir zu dingen, hier, da mein Landsmann stand mir eben an, allein er will nicht. Attalus. Nein. Katwald. Nur eben nein? Du willst nicht, so, und all dein Grund ist nein, ich aber sage dir, wenn er in meinem Namen dich folgen heißt, so folgst du ohne nein, sonst dürften meine Knecht an dir versuchen, ob fest das Eisen noch an Beil und Spieß. Etrita. Nun stehst du da und weißt nicht, was du sollst und mußt gehorchen, doch ich wußt es ja. Katwald. Merk wohl, wenn er dir's heißt in meinem Namen, doch vor der Hand bleibst du hier außen noch. Zu Leon. Mein Freund, du schnüffelst mir zu viel herum und spionierst, merk ich, nach allen Seiten. Du suchst wohl den Genossen nur der Flucht? Leon. Erraten, Herr, zu zweien läuft sich's besser. Katwald. Nun denn, du hast mich scherzhaft nur gesehen. Da duld und geb ich wohl ein lustig Wort. Doch press ich meine Finger in den Mund und ruf mein Schlachtgeschrei, dann, guter Freund, setzt's Blut. Etrita. Du, das ist wahr. Leon. Ich zweifle nicht, Blut auch bei mir, von Hühnern, Tauben, Enten, von allem, was nicht beißt und fromm sich fügt. Er fängt an, das Grünzeug aus dem Korbe zu werfen. Katwald. Eifrig. Was machst du da? Leon. Was soll das viele Zeug, ist niemand hier doch, der's zur Küche trägt. Katwald. Nimm du den Korb und geh. Leon. Ei, in der Tat, bin ich als Träger denn in eurem Dienst? Etrita. Lass mich. Leon. Werd ihr bemüht an meiner Stadt? Katwald. Am Ende soll ich selbst. Leon. Wer's tut, mir gleich. Katwald, umherblickend. Da hilft denn wirklich nur ein tüchtger Stock. Attalus, auf seinen Knittel gelehnt, vergnügt vor sich hin. Bricht's einmal los, er ist auch gar zu frech. Katwald, zu Attalus. Zu frech? Und du zu albern, leerer Bursch, wer etwas kann, dem sieht man etwa nach. Das Ungeschick an sich ist schon ein Ungemach. Du nimmst den Korb und gehst und dienst ihm hilfreich. Und führt er Klag, gedenk an meinen Arm. Für ihn wird sich wohl auch der Meister finden. Du widersprichst? Etrita. Er sagt ja nicht ein Wort. Katwald. Nun denn, hieher und fort. Zu Galumir. Mach ihnen Beine. Da dieser mit hastiger Übertreibung das Schwert ziehen will. Oho, du spießest etwa mir den Koch und brätst ihn endlich gar. Brauch deine Hände. Leon zu Etrita. Indes sie hier sich liebenswürdig machen, so machen wir uns fort. Etrita, mir recht. Leon, und wer am besten läuft, erhält, nun was? Etrita, nun nichts. Laufen Hand in Hand fort. Katwald, holla, das läuft, die sind schon sehr bekannt. Und was denkst du dazu, mein armer Galumir? Galumir. Ich? Katwald. Nun, ich weiß, du denkst nicht gar zu viel, doch sei getrost, nur noch ein Tage zwei, so ist sie deine Frau und ihr zieht fort. Dann nimmst du diesen Burschen etwa mit, auf Attalus zeigend, und macht der andere hier sich gar zu unnütz, so tun wir ihm, wie er den Hühnern tut, und schlachten ihn mal ab, für jetzt Geduld. Zum Festschmaus ist er uns ja doch vonnöten. Zu Attalus, du dort voran, uns lass nur immer heim, die Gäste fanden etwa auch sich ein. Gehend, dann stehen bleibend mit groteskem Ausdrucke. Mir wässert schon der Mund nach leckern Bissen. Indem Attalus den Korb in der linken tragend und den Stock auf der rechten Schulter unwillig vorausgeht und die beiden folgen, fällt der Vorhang.